Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wir kommen zu den neuen Filmen bei Corso Kunst und Pop. Da stellen sich ein paar Fragen. Wie überlebt der Mann in einer Welt, in der er auf sich allein gestellt ist? Woran dachte Neil Armstrong, als er den Mond betrat? Und wer kämpfte da eigentlich gegen wen bei den Mittelalterschlachten in den schottischen Highlands? Hartwig Tegeler beantwortet die Fragen und stellt in den neuen Filmen folgende vor. In My Room, Aufbruch zum Mond und Outlaw King. Was wäre, wenn ich eines Morgens aufwache und niemand außer mir noch da ist? Abenteuerlich, was Armin, gespielt von Hans Löw, in Ulrich Köhlers apokalyptischer Geschichte In My Room erleben wird. Zwei Kapitel hat der Film. Im ersten sehen wir Armin als erfolglosen Kameramann in Berlin und dann bei der Rückkehr in die Provinz zum Vater und zur sterbenden Großmutter. Dann, eines Morgens, ist die Welt leer, bis auf Armin und die Tiere. Zwar tobt er sich aus, rast mit einem Lamborghini, der da noch so rumsteht, Richtung Süden. Dann ein Zeitsprung, vielleicht Jahre später. Armin hat sich niedergelassen, ist reifer geworden, ernährt sich von dem, was er anbaut. Eines Tages ist da die Frau. Have you met others? Only you. Hast du andere getroffen? Fragt Armin. Nur dich, meint Kirsi. In My Room entwickelt seinen Sog aus der Frage des Postapokalypse-Thrillers. Wie würden wir in Armins Situation überleben? Dabei geht es in Ulrich Köhlers Film vor allem darum, wie ein Mann, der beziehungsunfähig ist, eine Beziehung zur Welt um ihn herum überhaupt herstellen kann. Und die Frau, der weibliche Freitag, auf den dieser Robinson trifft, ist so beziehungsunfähig, wie es Armin am Anfang war. Vielleicht wird dann ja Armin zum Freitag und Kirsi zum Robinson, der, oder in diesem Fall, die zur neuen Frontier aufbricht. Und Freitag bleibt der Stubenhocker. In My Room von Ulrich Köhler, empfehlenswert. Apropos Frontier, letzte Grenze. Auf zum Mond. Warum? Ich denke, es wird darum gehen, dass wir dadurch Dinge sehen, die wir vielleicht schon längst hätten sehen sollen. Dann geht Neil Armstrong die Leiter der Mondfähre herunter, 21. Juli 1969. Und Ryan Gosling, der Neil Armstrong in Damien Chazelles Film Aufbruch zum Mond spielt, erscheint das Bild der an einem Hirntumor verstorbenen Tochter. Befragung bei der NASA, Jahre vorher. Neil, das mit Ihrer Tochter tut mir sehr leid. Danke, aber was ist die Frage? Was ich meine ist, hat das vielleicht Auswirkungen? Ich denke, es wäre wohl unvernünftig anzunehmen, dass es keine Auswirkungen hat. Damien Chazelles Film Aufbruch zum Mond macht uns vor, dass nur ein Mann, der so hart und verschlossen ist, so etwas Übermenschliches wie einen Mondflug leisten kann. Per aspera ad astra, durch das Raue zu den Sternen, altes lateinisches Sprichwort, und hier beim Mondflug wörtlich zu nehmen. Der gesellschaftliche Aufbruch, der das Jahr 1969 kennzeichnet, erscheint im Film dabei als Störfaktor, der von dieser Menschheitsaufgabe Mondflug ablenkt. Was soll uns das nun sagen? Die amerikanischen Kritiker spürten instinktiver, was uns hier untergejubelt wird. Richard Brody schrieb im New Yorker, dass für ihn Aufbruch zum Mond rechte Propaganda ist, weil eben der gebrochene Held am Ende umso leuchtender als der Amerikaner strahlt, der Amerika groß gemacht hat. Das ist die Botschaft des Films. Politisch signifikanter Retro-Kitsch. Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle. Ärgerlich. Wir müssen Schottland einen. Outlaw King von David Mackenzie erzählt auch eine Heldengeschichte. Die von König Robert the Bruce, gespielt von Chris Pine, der im 14. Jahrhundert Schottland einte. Schließt euch uns an! Hal or High Water, Regisseur David Mackenzie, gebürtiger Schotte, macht in der Inszenierung von Outlaw King auch die Zäsur deutlich, die Game of Thrones Serie als Messlatte für Mittelalterfilme gesetzt hat. Wenn sich am Ende das zahlenmäßig unterlegene schottische Heer den Engländern stellt, dann filmt Mackenzie ein Gemetzel, das blutig, brutal und drastisch bebildert ist, wie in der Serie. Allerdings, wenn denn am Freitag dieser Woche Outlaw King auf Netflix anläuft, sollte man vorher einen Blick in ein Geschichtsbuch werfen, um zu begreifen, wer hier, warum, gegen wen und worum kämpft. Outlaw King von David Mackenzie ab Freitag als Stream auf Netflix annehmbar.